Moment, erst das Mikrofon auf mein geistiges Niveau einstellen. Moment. Jetzt haben wir es. Dankeschön. Genügt. Herzlichen Dank. Einen schönen guten Abend, die Damen, die Herren, zu meiner Linken, zu meiner Rechten. Für die, die ganz hinten sitzen, möchte ich sagen, ich stehe nicht im Loch, ich bin so klein. Ist nicht einfach, wenn man so klein ist wie ich, speziell beim Tanzen. Ich hatte mal die Sitzgrößen. Die kennen Sie, wenn die aufstehen, nehmen Sie keine Hände mehr. Ne? An die Frauen gerade ich immer. Immer. Stellen Sie mal vor, die Frau, ein kleines Tänzchen, gefällig. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Steht auf in seiner ganzen Größe, schleppt mich aufs Parkett. Meine, was kann ich so einer Dame für Komplimente schenken? Kann ich sagen, die Frau, Sie haben die schönsten Nasenlöcher, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ist nicht drin, ne? Bei gestern tanzen saß eine tolle Blondine. Langes, blondes Haar, kurze, schwarze Wurzel. Ich auf sie zu, ich sag, verzeihen Sie, gnädiges Weib, dürfte ich um diesen Schwurf bitten? Guckt sie mich von oben bis unten an und sagt, mit einem Kinde tanze ich nicht. Ich sag, verzeihen Sie vielmals, ich habe nicht gesehen, dass Sie eins erwarten. Ich habe da gleich sitzen lassen, ich bin auf die nächste zu. Ach, die sah ich so von hinten. Ich ran, drehte sie sich um, die schielte. Oh, die konnte am Mittwoch, konnte die beide Sonntage sehen. Ehrlich. Ich sag, darf ich Sie zu einem Drink einladen? Er dachte, wenn Sie so nett sein wollen. Zum Drink eingeladen, sagst du, da hat mir nur ja nichts passiert. So, nein, nein, nein. Sag, wie wär's denn jetzt mit dem Tänzchen? Was hat er, wenn du so nett sein wollen? Aber da hat mir nur ja nichts passiert. So, nein, kein Stück. Da hab ich's ins Auto gepackt, hab's nach Hause gefahren. Sag, soll ich sie nach Hause bringen? Ja, dachte, wenn du so nett sein wollen. Aber da hat mir nur ja nichts passiert. Ich sag, hören Sie mal zu, Sie fallen mir langsam auf den Wecker. Das kann ich Ihnen ehrlich sagen. Ist Ihnen nicht schon mal was passiert? Sagte, nein, aber wenn Sie so nett sein wollen. Es gibt ja viele Frauen, die sind ja so von Angst und Panik bespickt, das ist einmalig, ehrlich. Ich kenne auch eine, die meisten Frauen, Männer ja auch, die haben ja Angst vom Zahnarzt, ne? Stimmt's? Ja, ich habe eine gekannt, die ist auch hin, hat sich da sitzen lassen, da kam der Zahnarzt und sagte, nee, Frau, der links oben hinten, der muss raus. Nein, sagt sie, nein, nein. Nun, um Gottes Willen, nicht ziehen, dann lieber ein Kind, also lieber ein Kind. Er sagte, nee, Frau, Sie müssen sich entschließen, ich muss den Stuhl einstellen. Können Sie hinten hören? Danke vielmals. Ich versuche das seit 20 Jahren. Ich höre hinten nichts. Wie machen Sie das denn? Ehrlich. Meine Herren, wollen wir hören die Stimmung hier. Das müssen wir bis draußen hören. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. Hip, hip. Hip, hip. Sieg. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt weiß ich wenigstens, wo sie sitzen. So viele alte Kameraden. Oder? Ich habe heute Mittag einen Freund getroffen, hier in Neuwied. Und stell dir mal vor, Johnny, ich habe vor 3 Wochen geheiratet. Ich sage, das ist gut. Er sagt, so gut ist nicht, meine Frau ist sehr hässlich. Oh, sag ich, das ist schlecht. Nee, sagt er, so schlecht ist auch wieder nicht. Sie hat viel Geld. Oh, sag ich, das ist gut. Nee, sagt er, so gut ist auch wieder nichts, sie ist sehr geizig. Oh, sag ich, das ist aber schlecht. Ne, sagt er, so schlecht ist auch wieder nicht. Sie haben mir letzte Woche eine fantastische Villa gekauft. Oh, sag ich, das ist gut. Ne, sagt er, so gut ist auch wieder nicht. Die Villa ist vor 3 Tagen abgebrannt. Oh, sag ich, das ist aber schlecht. Ne, sagt er, so schlecht ist auch wieder nicht. Meine Frau war nämlich drin. Ich habe einen Nachbarn, der ist sowas von versnobbt, meine Damen, das können Sie sich nicht vorstellen. Neureicher. Er lässt hier Blumenkohl durch Florop schicken. Das müssen wir mal. Ehrlich, es war, hat eine tolle Villa. Unwahrscheinlich. Das Moos, der Junge. Ne? Am Klosett hat er keine Brille, hat Kontaktlinsen. Das vornehm. Ja, das vornehm. Er hat einen 600er Mercedes, hat der 12 Führerscheine. Wenn der in der Razzia reinkommt, der hält gar nicht an. Der macht das Fenster auf, schmeißt einen raus, fährt weiter. Ja. 3 Nummernschilder, 1 vorne, 1 hinten, 1 unten drunter. Ich sag, warum das denn? Ich sag, wenn ich jemand überfahre, soll er sehen, wer es war. Und dann sie, seine alte, sein zweites Programm. Oh. Jetzt so ein Brett vom Kopf, so ein Ding. Ist natürlich aus Mahagoni, nicht? Aber so ein Otto hier, ehrlich. Also die hat eine Meise, das ist ein Buch. Ich habe gerade ein fantastisches Buch gelesen von Karl May. Ich sage, wie heißt denn das? Sagt sie, das Kapital. Ich sage, nee, Frau, das Kapital ist von Karl Marx. Ah, oh, sehen Sie? Ich habe mich schon gewundert, warum da keine Indianer drin vorkommen. Ja, eine Weise sei ihr, das ist authentisch. Ne? Da sagt sie, ja, wisst ihr, Bruder, im letzten Jahr, da waren wir ja mit unserem 600er und Chauffeur, waren wir in Italien. Das haben sie auch den Brenner überfahren, sonst werden wir jemanden überfahren, aber ob der Brenner hieß. Ne? Und dann sind wir im Vatikan gewesen, wir haben sogar den Heiligen Vater besucht, den Papst, ein netter Mensch. Wir haben diniert mit ihm und die Päpstin, eine bezaubernde Frau. Ne? Ich sage, hören Sie mal zu, Frau Meier, der Papst, der lebt doch im Zölibat. Ja, sagt sie, nur im Sommer, nicht im Winter. Ich wurde natürlich ärgerlich, wurde aber auch auf Neureich gemacht. Bin den ganzen Tag bin ich rumgelaufen mit Stiefeln, mit Sporen hinten dran. Hat sie gedacht, ich könnte reiten. Nach 8 Tagen sagt sie, Herr Bucher, das nützt gar nichts, dass Sie mit den Sporen rumlaufen, wenn Sie kein Pferd haben. Ich sage, nee, Frau, Sie haben auch eine Feder am Hut und können keine Eier legen. Das ist ja gleich volle Pullerei, ne? Ehrlich. Ja, ja. Aber apropos Haarschneiden, also meine Herren, links von mir, da wohnt ein Friseur, ein Coiffeur, ein Hairdesigner, ein Figaro. Also wenn es zu denen gehen, das müssen Sie sich 175 Mal überlegen, ehrlich. Nicht, nicht! Nicht applaudieren, du störst die anderen beim Denken hier, mach das nicht. Ist auch ein toller Bursche, hat eine fantastische Villa, ohne Heizung, er geht selbst durch die Räume. Der weiß alles, der kennt alles, ja, ist ein Weltbereister, saß auch, hat dann gerade einen Herrn, der Haare schnitt, sagte, sagen Sie mal, wo fahren Sie denn in Ihren Ferien hin? Also da wissen Sie, ich fliege nach Rom, ich bleibe dort 2 Wochen, aber am ersten Tag um 11 Uhr früh eine Audienz mit dem Heiligen Vater, dem Papst, sagt er, Donnerwetter. Sagt er, passen Sie mal auf. Wenn Sie nach Rom fliegen, fliegen Sie bloß mit der Lufthansa. Ein ganz mieses Service. Und wenn Sie in Rom sind, wohnen Sie bloß im Hilton Hotel. Sauteuer und voller Wanzen. Und wenn Sie zum Papst müssen, wollen Sie früh um 11, da brauchen Sie vor 4 Uhr nachmittags gar nicht hingehen. Der ist nie pünktlich. Der wusste alles. Der flog weg, kam nach 2 Wochen zurück, saß wieder bei dem Friseur. Sagte, hören Sie mal zu. Also ich bin mit der Lufthansa geflogen. Ein ganz fantastischer Service. Ich habe im Hilton Hotel gewohnt, es war zwar teuer, aber vom Wanzen überhaupt gar keine Spur. Und ich war beim Papst morgens früh um 11 und er war da. Als ich vor ihm niederkniete, legte er seine Hand auf mein Haupt und sagte, mein Sohn, welcher Idiot hat dir denn die Haare geschnitten? Ne? Da können Sie sehen, meine Damen, dass selbst der Papst Humor besitzt, das ist wichtig. Papst Antipilius der Erste. Er ist ja gegen die Pille, ne? Da gibt's nur eins, rinn in die Kaffeemühle, gegen Pulver hat er ja nichts gesagt. Das kann man sich alles leisten, wenn man Geld hat. Und manchmal beneide ich Leute mit viel Geld. Ich meine, bin ich neidisch, aber ich beneide sie. Ich habe letzte Woche ein ganz trauriges Buch gelesen, mein Sparbuch. Und es war, meine Bank haben sie renoviert, bei der Gelegenheit haben sie mein Konto mitgestrichen. Da habe ich ja öfters auf der Bank zu tun. Ne? Ich muss da meinen Füllfederhalt erfüllen. Und wenn ich da stehe, was da manchmal für Typen reinkommen. Ja, letzte Woche kam einer rein, Westfale, viereckigen Kopf, Scheck in der Hand. Geht auf den Kassierer zu und sagt, ich möchte gerne den Scheck einlösen wollen. Er sagt, dann müssen Sie hinten Ihren Namen draufschreiben. Sagt er, warum das denn? Er sagt, wenn Sie Ihr Geld haben wollen, müssen Sie hinten signieren. Er sagt, dann sehe ich doch nicht ein. Das ist ja mein Scheck, kann ich doch hinschreiben, wo ich will. Ne? Nein, sagt er, dann kann ich Ihnen das Geld nicht geben. Er sagt, wieso denn? Der Präsident, der Direktor, die schreiben doch alle vorne drauf auf meinen Scheck. Warum soll ich denn hinten draufschreiben? Sehe ich doch nicht ein. Er sagt, dann kann ich Ihnen das Geld nicht geben. Er sagt, dann gehe ich in eine andere Bank. In eine andere Bank zieht dieselbe Arie ab. Nur da hat der Kassierer den Nerven verloren, hat einen Gummiknüppel rausgeholt, hat den einen über den Bregen gehauen, hat gesagt, Sie sollen hinten unterschreiben. Jawohl, jawohl, zack, zack, zack, zack. Hat er hinten unterschrieben, hat er sein Geld gekriegt. Ich sage, wenn die andere Bank zurück, sagt der Kassierer, haben Sie Ihr Geld gekriegt? Sagt er, ja. Sagt er, so. Und haben Sie hinten unterschrieben? Sagt er, ja. Ich sage, warum haben Sie bei mir das denn nicht gemacht? Ja, sagt er, Sie haben mir das nicht richtig erklärt. Ne? Der Größte rein, meine Damen. Herr Neureich in Pisona. Tollen Paletto, geschlachtetes Sofa obendrauf, nicht? So Monokel. Dann rauschte der auf den Kassierer zu und sagte, mein Name ist Schmidt. Ich hätte gerne ein neues Scheckheft, Sie Arschloch. Sagt er, wie bitte? Ich hätte gerne ein neues Scheckheft, Sie Arschloch. Der hin zum Direktor sagt, da stellen Sie sich mal vor, Herr Direktor, da vorne, da steht eine Type, der tituliert mich mit Arschloch. Sagt er, nein. Ja, sagt er, schmeißen Sie den Heini doch raus, hören Sie mal. Solche Typen können wir doch hier gar nicht gebrauchen. Wie heißt er denn? Sagt er, Schmidt. Sagt er, was will er denn? Sagt er, will ein neues Scheckheft. Sagt er, bei uns ein Konto? Sagt er, jawohl. Sagt er, wie hoch? Sagt er, 800.000 Mark. Sagt er, dann geben Sie noch ein Scheckheft, Sie Arschloch. Moos regiert die Welt, aber mit Geld kann man nicht die Gemütlichkeit kaufen, die hier heute Abend ist, meine Damen und Herren, und ich bin kein Freund von vielen Worten. Wie gefällt Ihnen der Anzug hier, Frau? Hä? Gut, extra für Sie heute Abend. Klasse, das ist neue Mode, vorne Frack, hinten Sack hier. Guten Abend. Meine Herren, 78 Mark im Sommerschlussverkauf. Mit zwei Hosen. Kaufe ich nie wieder zwei Hosen, das schwitzen sich kaputt, das kann ich Ihnen sagen. Oh, danke vielmals. Eine Dame mit Geschmack, herzlichen Dank. Oder sind Sie kurzsichtig? Nee, ich bin es auch. Ich trage normalerweise eine ganz dicke Brille. Letzte Woche bin ich reingekommen zum Optiker. Wie ich reinkomme, sagt er, na, ist die alte nicht mehr scharf genug? Ich sage, das geht Sie gar nichts an. Ich bin noch ich war ja früher im Gesangverein. Ich bin ausgetreten. Ich konnte die Sauferei nicht mehr vertragen. Ja. Sie wissen, meine Damen und Herren, wir sind ja ein Reisevolk geworden, ne, die Deutschen. Im letzten Jahr waren 6,2 Millionen Deutsche in Italien. Ist ein tolles Reiseland. Nur eines muss ich Sie warnen, wenn Sie mal hinfahren, man streikt sehr gerne. Ich habe in Rom gestanden, 50.000 Italiener mit riesigen Transparenten, riesigen Plakaten, kann leider kein Italienisch. Neben mir stand ein Großindustrieller aus Essen mit so einem Mollenfriedhof. Sagt er, sagen Sie mal, wissen Sie, warum die streiken? Ich sage, keine Ahnung. Hat er sich so einen kleinen Italiener aus der Menge rausgeholt, sagt er, verstehen Sie Deutsch? Sagt er, Signore, bitte sprechen Sie langsamer, ich verstehe gut. Aha, sagt er, warum streiken Sie? Ah, so der Signore streikt. Si, si, si, si, si. Governamente, Regierung, ist nicht so gut, muss machen kaputt. Eh? Alles nichts Arbeit. Ich habe große Mama, 10 Bambino, nichts mangiare. Eh? Darum machen Streik. Nee, sagt er, sie streiken, weil sie keine Arbeit haben. So, da kommen sie her, mein Freund, hier haben sie meine Karte, nehmen sie die ganze Familie, ich bezahle Reise, ich habe Sonnenfabrik in Essen und sie haben Arbeit. Sagt der Senior, 50.000 Menschen, warum ich? Das ist eine Antwort, ne? Das ist eine Antwort. Hey, da müssen wir nach Köln kommen, müssen wir am Bahnhof gehen, was da los ist. Ehrlich, ich bin auf einen zu hier. Ich sage, entschuldigen Sie vielmals, wie komme ich am besten zum Gürzenich? Ich sage, nicht so verstehen, Italiano. Ah, sei schön, bin zum nächsten hin. Ich sage, verzeihen Sie mir mal, wie komme ich am besten zum Gürzenich? Sie sind nicht verstanden, Türkisch. Aha, bin zum nächsten hin. Ich sage, verzeihen Sie mir mal, wie komme ich am besten zum Gürzenich? Ich sage, nicht so verstanden, Spanisch. Ich sage, sag mal, gibt es überhaupt keine Deutschen? Doch, sagt er, aber diese Zeit alle arbeiten. Aber ich sage ganz ehrlich, also den ersten Gastarbeiter, den ich kennengelernt habe, der war Spanier. Meine Damen, da können Sie sagen, was Sie wollen, die haben ein tolles Temperament. Da kam bei uns in Köln zur Feuerwehr. Ersten Tag musste er mit, Großbrand. 8. Etage, dicke Mama im Fenster, Flammen umherum. Er hält das Sprungtuch. Signora, springe! Springe! Im letzten Moment springt die. Kurz bevor sie über dem Tuch ist, reißt er das weg und brüllt, Ole! Hey, ich war auch mal in Spanien. Wer war noch nie in Spanien? Ne? Neckermann macht's ja möglich. Ne? Ja, ist klar. Ich habe so eine Schiffsreise gemacht. Herrlich. Waren nur alte Tanten an Bord. Nur alte Tanten. Alles Rentnerinnen. Aber lecker. Die waren so nett. War eine dabei, die war noch nie auf dem Schiff. Kam auch einer um die Ecke mit so Streifen hier. Sagt sie, sind Sie der Kapitän? Nein, sagt sie, ich bin der Deckoffizier. Gott, sagt sie, Neckermann denkt an alles. Ne? Menschlich, das ist klar, da muss man es menschlich sehen. Und eines nur, meine Damen, wenn Sie diesen Sommer auf Reisen gehen, sind Sie vorsichtig, die Hotels. Die Zimmer werden immer kleiner, die Preise immer höher. Sagen Sie nicht. Ich habe jetzt in einem Hotelwohnzimmer, war so klein, wenn eine Sonne reinkam, muss ich raus. Das können Sie sich nicht vorstellen. Wenn ich die Tür zugemacht habe, lag ich im Bett mit der Türklinke. Also einmalig. Und die Wände so dünn. Nachts um 11 ging das los. Nehmen an. Ich. Ruhe. Viertel nach 11. Ich. Das ging die ganze Nacht. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Morgens um 6 bin ich raus. Hab ihn neben die Tür gestellt. Ich denke, den gibt's jetzt einen von Keks, wenn der rauskommt. Und geht die Türe auf, kommt ein nettes, altes Mütterchen raus. Sagt sie, guten Morgen. Ich sag, guten Morgen. Sag mal, haben Sie nebenan gewohnt? Ich sag, das hab ich. Sag, haben Sie die ganze Nacht an der Wand geklopft? Ich sag, das hab ich. Ach, sagt sie, wissen Sie, ich war so müde, sonst wäre ich ja rübergekommen. Ja? Sowas gefällt Ihnen? Freue mich, dass ich langsam Ihren Geschmack getroffen habe. Dann kann man ja auch mal mit dem Zug reisen. Da lernt man ja nette Leute kennen, wenn man so im Zug sitzt. Ne? Ja, ich habe in einem Coupé gesessen, war interessant, saß ein Ehepaar. Ich wusste, war es Ehepaar, die stritten sich dauernd. Und sie wollte das Fenster aufhaben, er wollte das Fenster zuhaben. Das ging hin und her. Also zum Schluss, sie gewann natürlich, ist klar. Ne? Fenster blieb auf, da saß der Arme mit seiner Zigarre, der Funken flog ihm um die Ohren hier. Auf einmal kam eine Wespe rein und stach den direkt auf der Oberlippe. Ich sagte, Mensch, oh, da sind das Schmerzen, ich geh mal eben in Speisewagen und Cognac trinken. Nicht? Zack, weg war er. Ich hinterher, da war er schon beim Sechsten, war er schon am Kippen. Kam der Schaffner rein, sagte, entschuldigen Sie vielmals, haben Sie im Abteil 54 gesessen? Sagte, ja, warum? Sagte, ist was Furchtbares passiert. Sagte, was denn? Sagte, Ihre Frau, die wollte auf die Toilette gehen, hat aus Versehen eine Zugtüre aufgemacht, ist rausgefallen. Nein, sagte, Mensch, ausgerechnet, jetzt, wo ich nicht lachen kann, Mensch. Oh. Haben Sie mich wiedererkannt? Großer Umzug. Ja, also ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, dass einer reingekommen zu einer Lebensversicherung. Soll ich mir gerne eine Lebensversicherung aufnehmen lassen? Da sagt er, wie alt sind Sie denn? Sagt er, 70. Ja, sagt er, mit 70 Jahren können Sie keine Lebensversicherung mehr aufnehmen. Ja, wieso? Sagt er, bin ja kerngesund. Herz, Niere, Leber, Lunge, alles okay. Ja, sagt er, gut, ich werde es mal mit der Direktion durchsprechen. Kommen Sie mal morgen wieder. Na, sagt er, morgen kann ich nicht. Ne? Morgen hat mein Vater Geburtstag. Sagt er, so. Wie alt ist der denn? Sagt er, 98. Sagt er, Donnerwetter. Na ja, dann kommen Sie übermorgen. Ja, sagt er, übermorgen kann ich auch nicht. Da hat mein Großvater Hochzeit. Sagt er, hören Sie mal zu, Sie wollen mich da wohl verkohlen. Oder? Wie alt ist der denn? Sagt er, 118. Ja, wie sagt er, und der will noch heiraten? Und der will nicht, der muss. Sämtlich. Die Bayern, ne? Ich habe in München im Geschäft gestanden, kam so ein kleiner Japaner rein, so ein Schlitzäugiger. Ey, pass auf, jetzt kam der rein ins Geschäft, sah er zu dem Verkäufer, bitteschön, möchte eine Kilo Chamafuki. Sagt er, was möchte ich? Eine Kilo Chamafuki. Ah, was? Eine Kilo Chamafuki. Sagt er, das weiß ich nicht, was das ist, du Saupreis, du Japanischer. Alles Preußen, ne? Ich habe einen Freund mitgehabt aus Köln, er sagt, die können doch nie sehen, dass ich in der Preußen bin. Ich schwöre, die haben eine Nase rum. Pass auf, hat er sich so eine Lederhose gekauft mit so einem Träger, aber gesundsamer. Ne? Und dann so Hürl mit dem Gamsbart, also er sah aus wie ein echter Bayer. Ne? Dann sind wir rein ins Hofbauhaus, hat er sich neben so ein paar Waren hingesetzt, hat er ganz laut gebrüllt, Amas. Der Bayer hat ihn angeschaut und gesagt, Tourist. Ja, wieso können Sie dann sehen, dass ich ein Tourist bin? Ich habe mir genau dasselbe geklüngelt an wie Sie. Ja, sagt er, wissen Sie, bei uns in Bayern, da tragt man das Hosentürl vorne. Oder meine Damen, vielleicht fährt man mal nach drüben, den sächsischen Dialekt wieder etwas pflegen. Das ist ein Dialekt, ne? Ich habe drüben zwei Sachsen, aber jetzt sagt der eine zum anderen, du weißt, der Pauli, du, ich habe mir jetzt ein ostzonales Fernglas gekauft, du. Da hab ich bei dir in der Wohnung reingeguckt, du. Da hab ich dich gesehen mit deiner Frau im Tête-à-Tête, du. Da musst du aber aufpassen, du. Sagt der andere, hättest du dann Westglas gekauft, hättest du gesehen, dass deine Frau war, ne? Das ist herrlich. Ich hab der ist ewig dünn. Ich sag, wie machst du das? Sag, wenn ich abends zu Hause komme, guck in den Eisschrank, ist nichts Gescheites drin, geh ins Bett. Ja, sag, bei mir ist das anders. Wenn ich nach Hause komme, guck ins Bett, ist nichts Gescheites drin, geh in den Eisschrank. Wir leben ja im Tempo der Zeit, das wissen Sie ja, meine Damen und Herren. Ne? Kurz beim Straßenverkehr, es gibt ja heute nur noch zwei Arten Fußgänger, schnelle und tote. In Köln, auch ein Herr so etwas locker im Geweih, nicht? Wollte über die Straße, hatte sein Füßchen auf dem Fahrdamm. Kam der Polizist zog ihn zurück, sagte, darf man bei Orange nicht hinüber? Nein, sagt der Wachtmeister, nicht bei Orange und nicht bei Himbeeren, nur bei Waldmeister. Das ist... Das ist Anpassungsvermögen, ist das, ne? Ehrlich. Da gibt es ja andere Situationen. Ich meine, das schlimmste Problem ist ja das Parkproblem. Ne? Ich fahre ja selber so einen schweren Volkswagen. Und wollte ich unter dem Parkverbot abstellen, also so ein Schild. Ich habe keine Möglichkeit gefunden zu parken. Da habe ich einen kleinen Zettel geschrieben, habe drauf geschrieben, fahre jetzt schon 15 Minuten im Carré. Ich habe noch keine Parkmöglichkeit gefunden. Ich muss unbedingt telefonieren, sonst verliere ich meine Stellung. PS, Gott, steht mir bei. Nach einer halben Stunde bin ich zurückgekommen. Da war ein Strafmandat unter dem anderen Scheibenwischer. Da stand drauf, ich patrouilliere jetzt schon 15 Jahre hier im Carré. Wenn ich Ihnen jetzt keine Strafanzeige gebe, verliere ich meine Stellung. PS und führe uns nicht in Versuchung. Ne? Das ist nett. Ne? Ich bin nachts in Hamburg über der Reeperbahn gelaufen, lieben Mann vor mir singen. Die Fahne hoch. Das hätten Sie erleben müssen. Polizist sagt gleich am Schlawitzer, Sie haben wohl einen kleinen Mann im Ohr. Sagt der Hugo, komm raus, er hat dich gesehen. Sagt er, Sie können doch nicht mitten in der Nacht durch Hamburg flitzen, das Horst Wessel-Lied singen. Sagt er, entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister, ich bin soeben ausgeraubt worden. Ja, sagt er, dann müssen Sie doch um Hilfe rufen. Ja, sagt er, dann kommt ja keiner. Nichts gegen die Polizei, die haben auch einen schweren Beruf, ehrlich, da muss man lassen. Nee, aber immerhin, wie dem auch sei, ich meine, es gibt natürlich Situationen, da muss man furchtbar aufpassen. Ne? Wie das Parkproblem, mein Freund, der hat sich ja so einen kleinen gekauft, so ein Messerschmitt-Apparat, ne? Die gibt's ja kaum noch, alles in Plexi oben. Ne? Wenn sie drin sitzen, sehen sie aus wie ein Kotelett in Sülze, ist fantastisch. Ne? Sagt er, komm her, Johnny, fahr mal mit, ich bin mitgefahren. Sagt er, wie gefällt dir das? Naja, so ist ganz schön, aber ein bisschen dunkel. Ach, sagt er, wenn wir unterm Autobus raus sind, wird's heller. Ne? Ist klar. Noch eingeweiht, müssten wir, ne, gleich so ein Bierchen drüber geschüttet, dann sind wir rein in eine Kneipe, leckere Kneipe, da kann man da herausfahren, Polizist gleich neben dem Wagen. Sagt er, gehört Ihnen der Wagen? Sagt er, jawohl. Sagt er, Sie wollen fahren? Sagt er, jawohl. Er sagt, Sie stehen noch unter Alkohol. Sagt er, keinen Schluck, Herr Wachtmeister, kein Stück, ich schwöre es Ihnen. Sagt er, pass auf, er geht auf die Hände, geht im Handstand einmal um den Wagen rum. Der Polizist war begeistert. Sagt er, ist in Ordnung, Sie können weiterfahren. Sagt er, ich kann das, wusste ich gar nicht, dass du das kannst. Also da kann ich ja nur, wenn ich besoffen bin. Nee, aber wenn man so in der Kneipe sitzt, nee, was da so für Typen manchmal reinkommt, was man da so sieht, also herrlich. Aber kam einer rein, das Lokal hatte eine Drehtüre. Kam der durch die Drehtüre reingeschossen, gegen den Tresen. Doppelsteiniger. So, wir verkaufen nichts am Besoffenen. Wiedersehen. Er rein in die Drehtür, einmal rum, wieder gegen den Tresen. Flasche Wein. So, wir verkaufen nichts am Besoffenen. Wiedersehen. Er wieder in die Drehtür, einmal rum, wieder gegen den Tresen. Flasche Sekt. Sondern ich habe ihm gesagt, wir verkaufen nichts an Besoffene. Ihr sagt, sag mal, gehören dir denn alle Lokale hier in Köln noch? Die größten Typen. Da habe ich gedacht, jetzt machst du es ganz vornehm. Ich sage, Oberrauschen Sie mal ran, da kam der so angetrottet. Ich sage, haben Sie Froschschenkel? Nein, sagt er, ich laufe immer so. Dann habe ich mir ein Täubchen bestellt, eine Taube à la Napoleon. Das war ein Ding, so ein kleiner Otto. Da habe ich so das Füßchen so genommen, habe das abgerissen, ne? Dann habe ich so drauf gebissen. Auf einmal hatte ich so was Hartes zwischen den Zähnen. Sie wissen doch, die Tauben, die haben doch hier an dem Fuß, haben die so eine Banderole. Ne? Das war sie. Habe ich so rausgenommen und da... Habe ich sie aufgemacht, da war ein Zettel drin, da stand drin, wir greifen an im Morgengrauen Napoleon. Das müssen Sie sich mal vorstellen, ne? Da saß in der Ecke, saß, dann saßen drei Polizisten, die hatten so einen Schäferhund mit. Und auf dem anderen Eckchen, da saß so einer, so ein richtiger Westfalen-Typ. Ne? Und die unterhielten sich über den Schäferhund, wie scharf der wäre, wie doll der abgerichtet wäre, was da für ein toller Hund wäre, der Ajax. Einmal sagt der Nebenmann, ich will Sie mal was sagen. Ich habe bei mich zu Hause, wohl habe ich so einen großen gelben Hund. Wenn ich den bringe, dann kann ich Ihnen sagen, dann macht er den kaputt. Also da reden Sie doch kein Mist, das ist ein abgerichteter scharfer Polizeihund. Sagt er, dann lege ich 500 Nickers auf der Ecke, dass der den kaputt macht. Sagt er, gilt? Sagt er, gut, ich gehe nach Hause, ich hole den. Nach 10 Minuten kommt er zurück mit so einem großen, gelbbraunen Hund. Sagt der Polizist, ich warne Sie nochmal. Sagt er, lass knacken. Sagt er, Ajax, Attacke. Sagt er, Fifi, packen. War der Chef und weg. Sagt er, das gibt's ja nicht. Kassiert er die 500 Eier, sagt der Wirt, Moment, Moment, ich habe draußen eine blutleckende Dogge. 1000 Mark dagegen. Sagt er, lass knacken. Kommt er mit der Dogge an der Kette. Sagt er, Hasso, Attacke. Sagt er, Fifi, packen. War die Dogge weg. Ja, sagt er, sagen Sie mal, was ist das denn für eine Rasse? Ja, sagt er, das weiß ich nicht. Den hat mich ein Freund aus Afrika mitgebracht, da hatte der so einen langen Haar am Kopf, die habe ich ihm alle abgeschnitten. Typen, oder? Nee, das sind Typen. Da saß in der Ecke, saß einer, der hatte so ein Fläschchen Wein vor sich stehen, in der anderen Ecke einer mit so einem Glas. Der mit dem Glas, der starrte unentwegt auf die gegenüberliegende Fleischerei. So eine leckere Würste im Fenster, in der Mitte so eine lange Salami. Der nahm die Augen nicht weg. Nach einer Stunde ging der andere rüber, sagte, hören Sie mal zu, ich beobachte Sie schon seit einer Stunde. Sie starren unentwegt auf die Salami. Sind Sie da so scharf drauf? Nee, sagte, pass auf, ich hab den Laden beobachtet. Nicht, da ist keiner drin. Ja, sagt er, und? Sagt er, ich möchte direkt mal rüber und wie, sagt er, meinst du klauen? Sagt er, ja. Sagt er, trauen Sie nicht. Sagt er, wollen wir wetten? Wetten. 50 Mark, 50 Mark. Der geht rüber, guckt nach links, rechts, rein in den Laden, zack, hat die Salami, kommt zurück, sagt er, hier ist er. 50 Mark gewonnen. Sagt er, haben Sie verloren. Kriminalpolizei. Nee, nee, nee, sagt er, die habe ich trotzdem gewonnen, der Laden gehört nämlich mir. Klasse ist das da, ne? Nee, nee. Aber ich sage immer, wenn man gemütlich zusammensitzt, auch lecker Wein, hier wird ja auch Wein getrunken, schmeckt er, sind zufrieden. Ja, können sich alles bestellen, wir haben sämtliche Etiketten hier. Ja, ja. Im Wein liegt Wahrheit, der Schwindel liegt im Etikett. Das ist eine Ruhe. Nee, aber, nee, ich auch. Nur eines muss man aufpassen, meine Herren, ich muss Sie warnen, also Hände weg vom Steuer, ne? Wenn Sie trinken, eins zur Brust nehmen. Entweder Auto stehen lassen oder feierlich fahren, eins von beiden, ja. Das kann gefährlich werden. Ich habe sie, hab sie angehalten, ich habe von der Autobahn rausgerauscht, standen sie gleich mit der Kelle. Ich hatte so ein Säckchen in der Hand gehabt, mit so einem Nippel hier vorne dran. Ne? Sag, da pusten Sie mal hier rein. Sag, mach ich nicht. Sag, Sie weigern sich? Sag, jawohl. Sag, Sie wollen da nicht reinblasen? Ich sag, kein Stück. Sag, na gut, dann blase ich, dann sind Sie im Führerschein los. Gesehen in Köln, ein Wagen frontal gegen die Wand. Boah, vier Mann stiegen aus, waren total besoffen. Polizist war sofort da. Sagt er, meine Herren, ich hab's gesehen, wer von Ihnen hat gefahren? Sagt er, das ist es ja, Wachtmeister. Wir haben alle vier hinten gesessen. Oder? Nee, das kann ja manchmal, kann ja die ganze Fahrerei, die kann ja zum Albtraum werden. Ne? Apropos Albträume, ich habe einen Freund getroffen, der war vollkommen blass. Ich sage, was ist denn los? Sag, ich habe immer so schreckliche Albträume. Ich sage, was träumst du denn? Sag, ich träume jede Nacht, dass ich mit dem Lastwagen von Köln nach München über eine Autobahn stochen muss. Sag, ich komme überhaupt nicht zum Schlafen. Er sagt, dann geh doch mal zu meinem Psychiater. Nicht den Gehirnotto hier. Der macht das klar. Ist der hin? Hat er dem das erzählt? Sagt der Psychiater, hören Sie zu, mein lieber Freund. Gehen Sie beruhigt nach Hause. Ich übernehme Ihre Tour. Und dann ist alles gelaufen. Und er war überglücklich. Der überglücklich. Er kommt wieder schlafen. Hat auch einen anderen Freund getroffen, der war genauso blass. Sagt er, was ist denn mit dir los? Mensch, sagt er, du, ich kann nachts nicht schlafen. Ich träume jede Nacht, dass ich mit vier bildschönen Frauen im Bett bin. Ich komme nicht zum Schlafen. Ich mache mich kaputt, ehrlich. Ja, sagt er, geh doch mal zu meinem Psychiater. Der übernimmt die. Nee, sagt er, glaubst du? Ja. Eine Woche später hat er den wieder getroffen. War der noch blässer. Sagt er, und warst du bei meinem Psychiater? Sagt er, ja. Ja, und hat er die Weiber übernommen? Sagt er, ja. Ja, so, das ist alles in Ordnung. Nee, sagt er, dafür muss ich jetzt einen Laster von Köln nach München fahren. Wir haben viel zu viel Krach, viel zu viel Lärm in der Welt. Stimmt's, meine Damen? Nehmen Sie doch mal am schönen Sonntag, Sie wollen sich ausruhen, Sie haben ein kleines Häuschen, einen Garten, einen Liegestuhl. Vergessen Sie nicht, Sie haben auch einen Nachbarn. Nachbarn sind bekanntlich Spezialisten im Lärm. Meiner, der Dünneste, hat sich einen alten Wagen gekauft. Der fängt jeden Sonntagvormittag ungefähr so an. Super. Hast du auch so einen? Ja, hast du, ja? Sie haben Humor, Sie haben Gemüt, Sie gehen hinein, Sie drehen Ihr Radio an. Was hören Sie am Sonntag? Meine Damen und Herren, wir geben Ihnen jetzt die letzten Lottozahlen. Wollen Sie wissen? Stück Papier, Bleistift in die Hand. In dem Moment, wo der Herr anfangen will, über Ihrem Kopf eine viermotorige... Moment, wo sie weg ist, sagt er dies, meine Damen und Herren, waren die letzten Lottozahlen. Nee, Sie geben es nicht auf. Nee, Sie haben ja Humor, nicht? Sie versuchen es mit einem anderen Sender. Beispielsweise haben Sie doch hier einen englischen Soldatensender während der NATO-Manöver. Dann können Sie ja was gefasst machen. BFN, schalten Sie ein. This is BFN. BFN on 380 Kilocycle, 50 Motorcycle, 4 Bicycle and 1 Homocycle. Mm-hmm. First the time. The time is exactly 10 o'clock. Mm-hmm. We switch over now to our special German reporter. Here's a deutsche Reporter des BFN, British Forces Netzamt. British Forces Network. Wir begeben uns heute mit unserem Mikrofon auf ein englisches Manövergelände, um dieses Manöver aufzunehmen, um es an Ihre Ohren zu bringen. Zunächst die Infanterie im Einsatz. Wunderbare Schießerei. Dort drüben einer von der Kavallerie. Und dort drüben folgt noch ein Gaul hinterher. Armer Kerl, nur ein Bein. Und nun die Artillerie dazu. Zu nah. Mhm. Und in der Meerzone da unten, also noch mehr, hatten die ein Manöver. Alles Wasser, oben und unten, also toll sei ihn. Und da auf einmal sprühte der oben auf dem Ausguck. U-Boot, Achtern, alle Maschinen stopp. Kring, kring, kring, kring, kring, kring. Alle Maschinen stopp, wir sind nach oben gerannt, da wollten wir sehen. Jetzt kam so ein Kuckrohr, ne, kam so ein Periskop, kam so um die Ecke, langsam so mitschiffs und dann kam es aus dem Wasser. Das hätten sie mal sehen müssen. Keine Farbe, keine Nummer, voller Schlamm, voller Muscheln. Der Deckel flog auf, raus kam einer mit so einem Vollbart. Sagt zu dem Käpt'n, Sie sind ein Gefangener der deutschen Kriegsmarine. Sagt er, wieso das denn? Der Krieg ist doch schon lange aus. Sagt er, so? Wer hat denn gewonnen? Er sagt, die Alliierten. Mann, guckt er runter in den Uber und sagt, Hans, der Krieg ist aus. Die Alliierten haben gewonnen. Nimm das Bild vom Kaiser runter. Und das wäre der Moment, wo wir uns leider zum Abschied die Hände reichen müssen. Nicht bevor Ihnen noch zu sagen, dass ich hoffe, dass wir uns noch einmal so fröhlich wiederfinden, einmal herzhaft zusammen lachen dürfen. In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles Gute, fröhliche Weihnachten, Prost Neujahr. Naja, also wie die Feste fallen, Ihnen nur das Beste. Aber wie gesagt, meine Damen und Herren, da kann ich nur noch eines sagen. Für mich, da ich nicht malen kann, so zeichne ich. Hochachtungsvoll, Ihr Johnny Bugart. Auf Wiedersehen.